weiß weder, wer ich war, noch wer ich bin. Ich weiß nicht, wie soll ich anfangen und am Ende gar nicht. Ich weiß doch auch nicht, was jetzt gut und was jetzt richtig ist. Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, auch wenn du mich nicht verstehst. Die vier Sterne werden zählen müssen, bis man es sich erfüllt. Wie viel werde ich noch trinken, bis es meine Sehnsucht stillt? Und wie lange werde ich warten können, bis es dann geschieht? Und die Frage bleibt doch, hat man, wenn das Glück noch besser sieht? Ich weiß weder, wer ich war, noch wer ich bin. Ich weiß nicht, wie soll ich anfangen und am Ende dann bin. Ich weiß doch auch nicht, was jetzt gut und was jetzt richtig ist. Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, auch wenn du mich nicht verstehst. So bleib ich weiter, wie ich bin, obwohl ich gar nicht recht weiß wie. Zwischen gute Nachtgeschichten, guten Mädchen, die Mutti. Und dennoch kann es jeden Tag passieren. Und sei es noch so klein, dass das Glück mir seine Hand reicht. Ich weiß weder, wer ich war, noch wer ich bin. Ich weiß nicht, wie soll ich anfangen und am Ende dann bin. Ich weiß doch auch nicht, was jetzt gut und was jetzt richtig ist. Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, auch wenn du mich nicht.